Seitdem diese Dinge passieren, seitdem ich mich an diesem Experiment beteilige, seitdem ich aufgehört habe, die Dinge so zu sehen, in der Hoffnung, dass man das alles nicht finden würde. Denn wenn man es nicht finden würde, kann es ja gar nicht existieren. Seitdem haben sich alle Dimensionen verändert. Aber ging es vielleicht darum, etwas nicht zu finden? War es der Auftrag, nichts zu finden? Was, wenn doch etwas gefunden würde und es nicht die Absicht war, etwas zu finden? Wenn Sie Hinweise haben, dann sprechen Sie wie gewohnt nach dem Signalton. Angst und Abscheu in der BRD, Sendezwang. Ein Hörspiel von und mit Dirk Lauke, Matthias Platz und Thomas Mahmut. Entschuldigung, machen eine kleine Umfrage. Ja? Gibt es hier viele Verbrecher in der Gegend? Puh, gute Frage. Du musst wahrscheinlich die Verbrecher fragen. Ja. Ja. Aber weißt du nicht, ob hier Verbrecher wohnen? Nee. Ich weiß, dass hier ein Verbrecher wohnt. Echt? Ja. Ja, ist gut. Aber ich habe da, glaube ich, keine Lust, an der Umfrage teilzunehmen. Ist keine richtige Umfrage, ist ein Gespräch, ein kurzes. Hier wohnt ein NS-Verbrecher. Ja, ist kein Ding, aber... das Erste, was ich euch jetzt Tipp gibt, wenn ihr eine Umfrage macht, ist euch vorzustellen. Ja, sonst wirkt es einfach ist keine Umfrage, ja. Also ich finde es gut, aber beim nächsten Mal einfach beim nächsten vorstellen. Es dann kommt da glaubwürdiger rüber, weil sonst, wollt ihr eine Umfrage machen? Ja. Ja, hat keiner Plan, wer ihr seid. Eigentlich so, aber naja. Ja, kommt nicht. Also bloß als Tipp. Ja? Aber du wohnst hier einfach und du hast hier so einen NS-Verbrecher um die Ecke. Nee, wenn Kanzler hier wohnt, da wohnt ein Kanzler hier. Und? Also mach's gut, klar. Also NS-Verbrecher und Kanzler ist für dich dasselbe. Jetzt schon mal mehr, dass ich da dran nicht teilnehme. Ja? Ja. Und das Zweite ist, wenn ihr sowas macht, ihr müsst immer fragen, ob ihr überhaupt aufnehmen dürft. Ihr könnt nicht wild fremd durch die Gegend latschen. Ihr könnt da richtig eins gerichtlich auf die Nase bekommen, wenn es irgendwo veröffentlicht wird. Nur als Tipp. Ja? Jörg Holz, mein Name. Ich mache eine kleine Umfrage zur Audi-Stadt. Audi-Stadt Ingolstadt. Haben Sie eine Sekunde? Wir wissen, dass hier in diesem Viertel ein NS-Kriegsverbrecher wohnt, der seit über 50 Jahren gesucht wird. Ein NS-Kriegsverbrecher. Die haben ziemlich grauenhafte Sache gemacht, aber das war Krieg. Also ich habe Verständnis. Der Mann ist schon uralt, der stirbt doch. Scheiß drauf, lass mal den doch in Ruhe. Der macht doch jetzt nichts mehr. Es war Kriegszeit. Das muss man anders sehen. Wir haben in dieser Zeit nicht gelebt. Wir können es nicht so gut beurteilen. Deutschland ist überhaupt nicht schuld im Zweiten Weltkrieg, nach meiner Ansicht. Also man, der hat die größte Schuld verursacht, der war doch keine Deutsche, das war Österreicher, oder? Der Adi Hitler. Soll er gleich, wenn mir in der Arbeit wer was anschafft, ich muss machen. Und wenn es 100-mal falsch ist, dann werde ich verurteilt, bloß weil ich es gemacht habe, weil es angeschafft worden ist. Ja. Wissen Sie, wer Anne Frank ist? Nein. War ein Mädchen aus den Niederlanden. Die war im Konzentrationslager Westerburg und ist dann in Auschwitz umgekommen. Herr Faber hat in Westerburg gearbeitet und hat die Gefangenen bewacht und misshandelt. Ja, das sind aber mehrere wie der gewesen. Ja. Jetzt ist es so, dass 105 Richter aus Israel und... Die Israel sollen sich um ihren Scheiß kümmern. Die dann sich alle bei uns da nicht mischen. Sollen sie lieber um ihren Scheiß darum kümmern. Ja, ist meine Meinung. Also es gibt Überlebende aus dem Holocaust, die im Simon-Wiesenthal-Center arbeiten, unter anderem Herrn Zuroff, der Nazi-Jäger ist. Und Herr Faber zählt eher zu den 10 meistgesuchten Nazis im Moment, weltweit. Herr Faber? Herr Faber? Ja, den brauchst du nicht zu, die wissen doch, wo er wohnt. Herr Faber? Wir wissen, dass hier in diesem Viertel ein NS-Kriegsverbrecher wohnt, der seit über 50 Jahren gesucht wird. Das glaube ich nicht. Und der, der wohnt hier und der ist in den 50er Jahren, wurde er in den Niederlanden verurteilt auf lebenslängliche Haftstrafe und er ist dann geflohen. Und der wurde hier mit Streuselkuchen empfangen, also nicht in Ingolstadt, aber in Deutschland und lebt seitdem 50 Jahre ungemütlich hier. Entschuldigung, wie alt soll denn der Mann sein? Der ist 88. Oh Gott. Der wohnt aber hier, aber der ist noch fit, der läuft Wie denken Sie, soll man mit so einem Problem umgehen? Sie, entschuldigen Sie, ein Mann mit 88 Jahren, der sich nicht mehr auf die Straße traut, oder was? Der traut sich noch auf die Straße? Das glaube ich nicht. Doch, der läuft hier rum. Finden Sie das? Ja. Helfen Sie ihm, aber wie kann man so einem Menschen entlarven? Schauen Sie mal. Aber das Ding ist also Aber was ist denn? Wollen Sie mich jetzt verarschen oder was? Nein. Ich habe nichts gegen Juden oder was. Nein, nein. Wir verarschen hier niemanden, wir fragen nur. Wir ermitteln. Ja, sie ermitteln, aber was wurde es denn? Dieser Mensch wohnt hier in dieser Straße. Und der wohnt in unserer Straße? Ja. Und der stand in der Zeitung. Lesen Sie nach, Klaas Faber, Süddeutsche Zeitung. Was? Ja. In unserer Straße wohnt so ein Mann? Ja. Der die Judenmenschen verfolgt hat? Ja, er hat im KZ Westerburg gearbeitet, da wo Anne Frank hinkam. In dem Konzentrations-. Alter junger Mann, ehrlich. Wirklich? Ich bin zu. Den müssen wir ja auftreiben, oder? Der ist also bekannt. Der Justiz ist das bekannt. Die macht nur nicht viel. Na, der kann aber bei uns nicht wohnen. Ja, sollen wir da mal vorbeigehen? Der da wohnen? Wo denn? Bei uns, pass auf. Nee, man kann ja die Klingel. Ich helfe auch nicht. Ja. Gibt's denn, wer ist da tot? Der ist denn da. Doch, warum ist denn das Ding hier auf? Man kann ja reingucken. Herr Faber? Herr Faber! Hier ist die Polizeiinspektion! Ja, das kannst du nicht machen. Herzlich willkommen in den relativ wenig Beachtungsstudios Angst und Abscheu in der BRD. Mein Name ist Heiner Texas Müller. Unsere Sendung heute ist eigentlich ein Totalausfall. Sie hörten gerade den Beginn des Features Angst und Abscheu in der BRD, das die beiden Gonzo-Journalisten Thomas Taunmüller und Jörg Holz an dieser Stelle erarbeitet haben. Es wurde leider aus dem Programm genommen. Grund dafür sind, wie so oft im Radiogeschäft, inhaltliche Differenzen. Das Thema heute der Sendung: Ideologiekritik und Ideologien im gegenwärtigen Deutschland. Wo finden sie statt? Was hat davon überhaupt noch Relevanz? Ich bin verpflichtet, auf das Material der beiden Gonzo-Journalisten zurückzugreifen, aber vorher spiele ich euch noch ein paar fette Beats an. Ohne viel Gerede, gleich zu meinem ersten Gast. Ich begrüße ganz herzlich den Ur-Ur-Urenkel des berühmt-berüchtigten Otto von Bismarck. Bismarck Junior, Junior, Junior. Reicht eigentlich Junior? Oh Gott. Herr von Bismarck Junior. Sie selber haben gut 20 Jahre unter anderem an der Stelle Ludwigsburg Nazis gejagt. Etwas ähnliches haben ja unsere beiden Gonzo-Journalisten Holz und Zaunmüller mehr oder weniger versucht. Wenn Sie das hier hören, die Jagd nach dem NS-Verbrecher Klaas Karel Faber, was denken Sie da? Handelt es sich nicht mittlerweile um ein eher abgekautes, abgelutschtes Thema? Ich sage nur Kluge, Walser, Krass, Schlöndorf, Fassbinder, Klingensief, Farocki, Spielberg, 68er, Becks, Neon. Und die Zeit titelt ernsthaft: War Uropa ein Nazi? Was müssen wir uns denn noch alles antun? Herr von Bismarck, Junior. Naja. Also jetzt zum Beispiel, das war doch Feldforschung, nach dem Herr Faber zu suchen und nach seinem Umfeld. So muss es doch losgehen. Nicht von oben zu sagen, oh, das ist ja schlimm, der läuft dann noch frei herum und die Nachbarn sagen, lass den alten Mann in Ruhe. Ja, das kann man natürlich so von oben sagen, aber man kann das nicht erleben. Da muss man da sein, da muss man vor den Nachbarn sein, da muss man ihn vielleicht selbst sprechen können. Zufällig kenne ich die beiden sogenannten Gonzo-Journalisten und ich kann Ihnen sagen, die haben das aus einem Video eines Journalisten von der Sun, das sie bei YouTube vermutlich nicht mal selber gefunden haben. Das kann ich mir alles selber ziehen, da brauche ich nicht durch die Republik cruisen. Also das finde ich auch das Dürfste ist, wenn man ohne dabei gewesen sein, ohne das selbst gesehen zu haben, nur aus irgendwelchen Berichten darüber, oder wer war denn auch vor Faber? Gibt ja keine Berichte über Faber so richtig. Also das kann man jetzt nicht zusammen googeln, was mit Faber war. Man kann das nicht erleben, wie er da lebt, wie das aussieht. Und deswegen zu sagen, na ja, also die Zusammenhänge, die findet man ja da in den sozialen Netzen, die findet man, kann man rausgoogeln, bei Wikipedia steht ja auch was drin und so. Ja, da sitzt man einsam und alleine vor der Technik und kriegt da was raus und hat aber überhaupt, es fehlt an den Impuls, daran sich zu beteiligen oder nicht daran, also das halt nicht im Mitmachen, sondern auch dann dagegen zu sein, aber überhaupt diesen Impuls zu haben, das zu spüren. Ja, das ist was Körperliches, gucken Sie mich nicht so an. Das gehört dazu. Nicht? Und der Feldforscher setzt sich ja auch aus. Der kann ja irgendwie was auf den Kopf kriegen, nicht? In die Fresse, Tür auf und goff. Das ist auch alles möglich. Also das heißt, da ist man ja mit Emotionen doch dabei, oder? Was passiert jetzt als nächstes, wenn wir um diese Ecke gehen, oder? Oder vielleicht wird man jemanden, der sagt, find toll, dass ihr da mal nachfragt. Kann ja auch sein. Okay, dann hören wir mal rein, was unsere Feld- und Wald- und Wiesenforscher da so Angesagtes fabriziert haben. Über ihren Köpfen befindet sich so ein kleines Deckenset. Dort finden Sie unter anderem die Leselampen. Diese sind zurzeit in Bereitschaft geschaltet. Wenn Sie diese etwas heller haben möchten, drücken Sie einfach den kleinen silbernen Knopf, der sich zwischen den LEDs befindet, und dann geht Ihnen ein Licht auf. In der Mitte des Busses, halbe Etage tiefer auf der linken Seite, befindet sich unser Bord-WC. Alle Jahre Bombennacht. Wir sind auf dem Weg nach Dresden, die Ana, im Linienbus, um eventuellen Auseinandersetzungen zu entgehen, die sich in vorörtlichen Bummelbahnen durch die ostdeutsche Provinz ereignen könnten. Warum bist du so genervt? Was ist denn dein Problem hier? Ja, weil es 6 Uhr morgens war. Das ist doch kein Argument, ey. Wenn die Veranstaltung um 9 Uhr anfängt, dann müssen wir da sein. Aber irgendwie um 5 Uhr morgens aufstehen, geht nicht klar. Ist mir zu anstrengend. Ey, das ist hier kein Urlaub, verstehst du? Ey, wir gucken uns hier Ideologien an in Deutschland. Da kannst du nicht mit dem Argument kommen, dass es zu anstrengend ist. Es ist anstrengend. Das rockt mich die ganze Zeit runter. Was wir da in Ingolstadt erlebt haben, hat mich voll fertig gemacht. Ja, aber ich fahre nicht irgendwo hin, wenn es anstrengend ist. Das ist mir zu doof. Es gibt auch einen Anlass dafür, weißt du? In Ingolstadt stellt sich heraus, dass in Esdenk nachlebt, dass sie alle noch labern wie damals. Und hier behaupten sie das Gegenteil. Stellen sich hin und sagen, wir sind alle gegen die Nazis. Alle. Ganz Dresden ist gegen die Nazis. Ganz Dresden ist Nazi-rein. Schön. Ja, das stimmt aber nicht. In Dresden sitzt die NPD im Landtag und die Mehrheit der Linksparteiwähler ist rassistisch veranlagt. Ich kenne diese Typen. Ja, und woher weißt du das? Erstmal ist es die Heidmeier-Studie, ja, die hat das festgestellt. Und zweitens komme ich aus dem Osten, ey, ich habe Gespräche geführt. Das ist einfach so, dass den Leuten, die mit Glatze rumlaufen und mit dem T-Shirt Mügeln oder Arier, nicht nur sauber, sondern rein, die erzählen dir, die wählen die Piraten oder die Linkspartei. Warum? Moment mal. Weil es keine nationale Partei für sie gibt. Moment mal, du kommst aus dem Osten? Wäre. Ja. Ich dachte, du kommst aus einer Kleinstadt. Im Osten gibt es auch Kleinstädte, da gibt es nicht nur Dörfer. Das spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir da hinfahren, weil alle so tun, als wären sie gegen die Nazis und in Wahrheit sind sie es nämlich nicht. Das ist deren Problem, die kriegen wir noch. Was kramst du da rum? Pfefferspray. Hast du nie gesehen, oder was? Wieso hast du Pfefferspray dabei? Ich verstehe das nicht. Na, weil die Nazis da auf dem Heidefriedhof rumstehen. Okay, aber wenn du Pfefferspray dabei hast, dann kommst du nicht durch die Polizeisperren durch. Die stehen auch in der Menschenkette rum. Die heften sich auch, genau wie die anderen, weiße Rosen an. Sophie Scholl, wir sind Sophie Scholl, wir sind alles Opfer. Jetzt gib mir das Pfefferspray. Nee. Gib mir das. Nein. Gib mir das. Ey, warum? Ich kann doch mein Pfefferspray mitnehmen zur Selbstverteidigung. Ist doch kein Problem. Ey, nächstes Mal bringe ich einen Kampfhund mit. Kampfhund? Klar, ein Leben kann ich mitbringen. Mein Hund. Hast du das vorhin gesehen an der Bushaltestelle? Hast du das gesehen an der Bushaltestelle? Wo die Faschos und die Antifas zusammenstanden, irgendwie nur durch 3 Polizisten voneinander getrennt. Und da fliegt kein Stein irgendwie über die Polizeihelme hinweg oder so. Nur so ein paar flotte Sprüche. Wir kennen uns, wir sehen uns wieder. Die Nazis haben sogar gesagt, als dann der Bus eingefahren ist und erstmal wusste keiner, wer muss jetzt in welchen Bus steigen, haben die dann gesagt, wir lieben euch alle, statt wir kriegen euch alle. Weißt du, die brauchen sich auch irgendwie. Ja, aber kein Wunder, dass da kein Stein geflogen ist, weil die sahen ja alle identisch aus. Die sahen alle super identisch aus. So. Aber die Kleidung, also das ist schon was. Also Partytücher haben die nicht getragen. Oder? Nö, aber alle schwarze Kapuzenpullis und schwarze Jeans. So, komm mal hier vor. So. Ich weiß aber nicht, was ich da schreiben soll. Ich weiß nicht, was ich da schreiben soll. Ey, pass mal auf. Ich glaube, so geht's. Während die junge Landsmannschaft Ostdeutschland im Verband mit Kameradschaften, autonomen Nationalisten, Burschenschaftler und sonstigen national gesinnten Faschopack in der Nähe des Hauptbahnhofs einen Trauermarsch abhalten und dazu Fackeln tragen, veranstalten die antifaschistischen Dresdner eine Menschenkette in der Innenstadt. An den Kragenspiegeln ihrer wetterfesten Outdoor-Kleidung sind weiße Rosen angebracht. Im Gedenken an Sophie Scholl und die besseren Deutschen, zu denen sie sich zählen. Auch die rechtsradikale junge Landsmannschaft hat zur Menschenkette aufgerufen. Zum Trauen und zum Gedenken an die deutschen Opfer. Auf ihrer Gedenkhomepage sprang kein anderes Symbol, als wer hätte es gedacht. Tretet die Symbolik der Blumen in den Abfalleimer der Geschichte. Hallo. Sie machen hier die Menschenkette, um gegen die Nazis zu stehen, oder? Ja, richtig. Also Sie stehen jetzt hier gegen die Nazis? Ja, also nicht nur gegen die Nazis und als Erinnerung der Bombardierung von Dresden. Richtig. Und wäre es nicht sinnvoll, bei den Nazis, die sind ja woanders, wäre es nicht sinnvoller, bei den Nazis zu stehen? Also es ist nicht nur gegen rechts heute, sondern auch insgesamt als Erinnerung nach der Veranstaltung am Rathaus. Denke ich, ist das, kann man das so sehen, ja. Ich freue mich einfach ganz, ganz sehr, dass dieses Jahr die Menschenkette über zwei Brücken geht. Und mal sind die Rechten am Hauptbahnhof gewesen, letztes Jahr waren sie am Neustädter. Und dieses Mal verbindet diese Menschenkette die Neustädter und die Altstädter Seite, weil es über zwei Brücken geht. So ein verbindendes Element hier in der Stadt, so mit der Menschenkette. Die Menschenkette sagt eigentlich das aus, was wir Dresdner wollen. Frieden. Und okay, ich sag Ihnen, ich habe jetzt in der Kreuzkirche ins Gebetsbuch was reingeschrieben. Und es ist so, die Neonazis haben zerbrochene Herzen. Und deswegen, weil ihr Herz leer ist, sie wenig freundliche Worte vielleicht gesagt bekommen haben in ihrem Leben, sind sie eben gegen die Ausländer und sind eben rechts geworden. Und das Kuriosum, ich kann Ihnen das gerne in die Hand geben, habe ich um 10 oder um 11 habe ich das aus dem Internet von mir rausgezogen, weil ich gar nicht mehr in Dresden wohne, aber ich bin eine Altdresdnerin. Gucken Sie mal auf den Plan. Ich erkläre Ihnen das mal. Das ist der Hauptbahnhof. Da kommen die Rechten an. Hier ist die Uni-Bibliothek. Das ist Uni. Evangelische Hochschule für Sozialarbeit. Hier ist der HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft. Berufsschulzentrum. Die Neonazis laufen um die Bildung rum. Um die Bildung herum? Ja. Und wissen Sie, was die Neonazis brauchen? Arbeit und Bildung. Und dann ist das alles geregelt so? Ich weiß es nicht, aber ich denke mal einfach so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist nur eine Idee. Ich bin ja auch nur ein kleiner Mensch. Mein Gefühl ist jetzt, dass diese ganze Nazi-Sache überhaupt erst stattfindet, weil die Dresdner selber dauernd die ganze Zeit trauern müssen. Dresdner trauern schon immer. Ja. Warum? Weil es einen Anlass dafür gibt. Welchen? Also Hamburg ist auch bombardiert worden. Noch mehr Tote, 30.000. Gibt es da so ein Ding? Weiß ich nicht. Das ist die Persönlichkeit in der Stadt. Wenn in einer Stadt wie Dresden, die zu den deutlichsten Kulturdenkmälern vom Zweiten Weltkrieg galt, dass man da nachtrauert und den ganzen Intellektuellen, die hier waren, das wirtschaftliche Zentrum, was hier existierte, und dieser Bruch, das hinterlässt schon Spuren. Und auch die Trauer. Ich meine, viele haben sich auch verirrt. Vielleicht haben sie alles richtig gemacht in ihrem Leben, ich nicht. Ich frage mich natürlich sozusagen, warum es überhaupt Nazis gibt und warum das überhaupt in Ostdeutschland so stark ist. Ja? Da wäre ich vorsichtig mit solchen Bemerkungen. Ich habe das überprüft. Ja, das ist eine Sache der politischen Wertung. Ja. Ich sag mal, ich bin richtig stolz drauf, dass es sich eine Stadt, das Bewusstsein hat, sich hier auflehnt und sagt, wir wollen das nicht. Die Leute kommen alle, ohne dass sie was dafür kriegen, die kommen ja her. Sagen, es ist mir wichtig, ich gehe hier hin. Und das ist toll. Das muss man bringen. Ja. Und das ist im Prinzip für mich die Summe der ganzen Geschichte. Ja? Ich wollte mal fragen, ob sich der Nazi-Aufmarsch und das alles rentiert vom Würstchenverkauf her. Ob das besser ist als gestern zum Beispiel? Nö. Nee, wirklich. Also es ist immer viel los. Rechnet sich also nicht. Die These geht nicht auf. Die machen das nicht wegen dem Würstchenabsatz. Nee, wahrscheinlich nicht. Leberwurst. Leberwurst. Leberwurstbrote. Leberwurstbrotabsatz. Steigerung. Am 13. Februar. Die Leberwurstreserven gehen aus. Wir sind die Stadt der Versöhnung. Wir sind also nicht die Stadt, in der die erste Ausstellung der entarteten Kunst war. Wir sind nicht die Stadt, in der die ersten Bücherverbrennungen im nationalsozialistischen Deutschland waren. Wir sind nicht die Stadt, in der die meisten Zustimmungen zur NSDAP waren. Wir sind auch natürlich nicht die Stadt, wo so viele Zwangsarbeiter, Rüstungsbetriebe und ähnliches waren, sondern wir sind die Stadt der Versöhnung. Einige hier das einfach mit, was wir beide gerade reden. Das glaube ich nicht. Okay, ich frage mal einfach weiter nach, ja? Vielen gut. Dank. Also am Anfang machen Sie, ganz gut. Ja, machen Sie sammeln, einfach eine schöne... Ja, auf jeden Fall schöne Reportage. Und es soll... Ich wünsche mir, dass durch die Reportagen vom Radio und auch vom Fernsehen ein Zeichen ausgeht, dass wir Dresdner für Frieden sind, für Freiheit... Und einfach die Neonazis nicht gebrauchen können. Tretet die Blumen, tretet die Symbolik der Blumen in den Abfalleimer der Geschichte. Tretet die Blumen in den Abfalleimer der Geschichte. Tretet die Blumen in den Abfalleimer der Geschichte. Tretet die Blumen in den Abfalleimer der Geschichte. Was will uns das Material mehr sagen als das Gesagte? Was sagen uns denn die beiden Gonzo-Journalisten? Dass die Dresdner Bürger in den tiefen Abgründen ihres Herzens doch nicht die Gutmenschen sind, für die sie sich halten? Junior. Wirklich? Die Welt brennt, überall wird diskutiert, in jeder Zeitung geht es um die Position der Linken zum Antisemitismus. Was ist mit der Islamophobie? Was wird hier voll außen vorgelassen? Und da fehlt einfach, ich sag's mal direkt, der Diskurs. Was ist das für ein politischer Diskurs, in dem wir uns hier bewegen? Wo ist denn der Diskurs? Hallo, Diskurs, wo steckst du, Alter? Also, ey, nun, denkt mal über euch nach. Ihr wollt doch auch euren Spaß haben. Also, ich finde das nicht okay, ich mache da auch nicht mit, aber Leute, die Spaß haben, sind mir irgendwie sympathischer als Ideologen und sonst wie dogmatisierte Leute, die keine Sachen abwägen können und auch mal was Falsches tun. Mensch, Junior, das ist doch mal echt ein freshes Schlusswort. Siehste, für dein Alter bist du doch richtig gut unterwegs. Hören wir doch mal hier rein. Diana, wir sind irgendwo bei Stendal in der deutschen Provinz und langsam habe ich das Gefühl, der Wahnsinn greift Raum. Wir sind hier umzingelt von Menschen in wallenden Kleidern wie aus einer anderen Zeit, die auch noch merkwürdige Lieder singen, auch aus einer anderen Zeit. Wir sind bei der Friedensbewegung Freie Heide. Auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr soll hier unter dem Motto Geigentöne statt Kriegsgedröhne den NATO-Bomben der Stinkefinger gezeigt werden. Und zwar mit einem klassischen Konzert. Folgen wir also der alten Parole, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Ja, Entschuldigung, lass uns jetzt mal kurz hier reinsprechen, worum es jetzt geht. Na, es geht jetzt darum, dass jetzt die Versammlung aufgelöst worden ist. Man muss dem Staat zeigen, dass er nicht machen kann, was er will. Gesetz, die Taliban gibt es. Da gibt es ja aus dem Zweiten Weltkrieg ein prägnantes Beispiel, zum Beispiel die Partisanen, die haben ja dafür gekämpft, dass ihr Land befreit worden ist von Besatzern und die USA und Deutschland und England und alle, die dort in Afghanistan mit ihren Militärmachtmächten dort vorhanden sind, sind und werden von der Bevölkerung als Besatzer gesehen und somit haben sie das legitime Recht, sich gegen diese Besatzer zu wehren. Wenn ich als Familienvater mit meiner Familie auf der Straße gehe und es kommt irgendeine Patrouille irgendeiner Armee, die sinnlos auf Zivilisten schießen und die ermorden, und ich habe keine Waffen, dann ist das einzige legitime Recht, dass man sich wehren kann. Und wenn es mit solchen Selbstmordanschlägen sind, diese Selbstmordanschläge passieren ja nur deshalb, weil vorher rechtswidrig mit wahnsinnig teuren und hochentwickelten Waffen Zivilisten getötet worden sind. Und das ist eigentlich nur die Reaktion darauf. Das war ja im Zweiten Weltkrieg mit den Partisanen genau nicht anders. Oh ja, jetzt wird es richtig lustig. Wieso? Naja, jetzt da dem Berg hoch. dass das Chaos Raum greift, dass in Afghanistan der größte Teil der auf der Welt konsumierten Drogen hergestellt wird, dass die Warlords sich dann Afghanistan über sich aufteilen und dass die Frauen es dann wieder ganz schwer haben, weil das sind ja alles Islamisten. Ich kenne Afghanistan nicht. Ich weiß nicht, wie es dort ist. Kann sein, es ist alles ganz anders. Als zum Beispiel Irakkrieg war. Nee, falsch. Doch, Irakkrieg. Habe ich mit jemandem gesprochen, der aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist, um hier zu studieren und vorhat, wieder zurückzugehen. Und der hat mir gesagt, hör mal, wenn du in den Iran kommen würdest, in irgendeine richtig große Stadt, das wäre dann nicht anders als, sagen wir mal, in Berlin. Ja, da stehen genauso hohe Häuser und da gibt es genauso Stadtteile, wo Tattoo, Video, Pizza und so weiter aneinander ist. Und da gibt es, der einzige Unterschied ist, du verstehst nichts von der Sprache. Ziemlich genau gestern vor einem Jahr wurden die Demonstrationen niedergeschlagen. Ach, im Iran? Ja, oder niedergeschossen. Interessante Sache, wie sie angefangen haben. Dass Leute sich abends aufs Dach ihres Hauses stellen und schreien, wieder mit dem Diktator. Als ich davon zum ersten Mal gehört habe, war meine allererste Reaktion, boah, das ist es. Das würde ich nie machen, hätte ich nicht drauf. Mich auf irgendein Hausdach zu stellen und zu brüllen, Merkel wach, abtreten. Warum? Hättest du da Angst, dass du geklappt bist? Nein. Das ist nicht das Problem. Ich hätte einfach als Einzelner, würde ich befürchten, für verrückt erklärt zu werden. Ja. Also, was hältst du von militanten Widerstand gegen Militär? Es kommt halt darauf an, was es für Aktionen sind. Zum Beispiel wurden ja immer so Mannlaster abgefackelt oder DHL angegriffen. Das wäre okay. Oder halt, wie gesagt, Panzer abfackeln oder sowas, wenn man in die Gelegenheit kommt, das zu machen. Wäre das in Ordnung. Ich sag jetzt mal so, zivile Opfer sollte es halt einfach nicht fordern. Ja, wir hatten doch eine schöne Plan. Ich arbeite bei einem großen Konzern, Helios Kliniken, dürfte in Deutschland bekannt sein inzwischen. Und da haben wir ein Lied im OP-Saal uns ausgedacht. Wir brauchen keine Frühstückspause, wir brauchen keine Frühstückspause. Wir wollen schuften bis ans Ende. Und wenn wir umfallen, sind wir endlich tot. Da da da da da da da da. Was war das denn bitte? Oder hier, was haben wir denn hier? Wie, was soll denn das jetzt? Hältst du mir Mikro in die Fresse? Du willst jetzt was von mir hören, oder was? Und wo höre ich das dann? Auf Radio Multikulti, oder was? Willst du hören, dass alles super ist hier? Willst du das hören? Ich sag dir was, es ist nicht alles super, es herrscht Krieg. Und dieser Krieg gegen die Völker, der ist doch der Normalzustand heute. Freilich, der Krieg gegen die Völker ist doch der ist doch das wahre Gesicht der westlichen Verwertungsmaschine, in der multinationale Konzerne für internationalistische, kapitalistische Finanz- und Wirtschaftsgeschäfte sich in Lobbys zusammenrotten. Hast du das? Hast du das mitgekriegt mit deinem scheiß Mikro? Die internationalistischen Multis und die Konzerne, die binden sich nämlich nicht an die Völker und die Anliegen. Die binden sich nur an weltweiten Gewinn. Und den Dollar in den Augen sind sie doch die wahren Nutznießer der liberalistischen Vorstellung von einer One World. One World, eine Welt. Super, das könnte ein Song von der katholischen Kirche sein, in der alles gleich sein muss. Na super, diese Wahnvorstellung von einer möglichen einen Welt. Super, eine Welt! Geile Scheiße, in der alle Völker gleich sein müssen, wie Nordamerika, Indianer, Chinesen, was weiß ich. Dieser immer hysterischer betriebene Schuldkult und die Lüge über deutsche Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs, wie auch das Märchen über die Befreiung durch die Siegermächte, das ist auch Krieg. Das muss man mal so deutlich sagen, denn der Krieg, ja, der heute gegen Afghanistan geführt und gegen den Iran schon vorbereitet wird, der wurde doch aus denselben ideologischen und wirtschaftsimperialistischen Gründen bereits vor mehr als 70 Jahren gegen uns Deutsche geführt. Unser Land, Unser Land Deutschland bleibt so lange geistig unterjocht und ein Spielball fremder Interessen, wie all sein Denken und Handeln von diesem Schuldkomplex bestimmt bleibt. Und darum kämpfe ich als nationaler Deutscher für eine zukunftsfähige Welt. In den Farben der Völker. Hast du das? Scheiße, Scheiße, noch mehr Scheiße. Regie? Habt ihr gehört, was mit Mandy ist? Oder soll ich noch gerade einen Song von mir spielen? Viele Hunde tragen einen Namen. Viele Hunde tragen einen Namen. Viele Hunde tragen einen Namen. Es könnte deiner sein. Es könnte deiner sein. Ich höre gerade, Mandy ist angekommen. Super, dass du da bist. Schnauze, Schnauze, ich Styler, halt's Maul. Vielleicht jetzt was hier. Das ist rollig. Mandy, du hast in den letzten 10, 15 Jahren... 17,5. Oh, okay, 17,5 Jahren poststrukturalistische Theorie studiert. Mit wem spreche ich eigentlich, wenn das Subjekt tot ist? Dieser Tod ist der Tod der Fantasievorstellung einer unmöglichen Herrschaft und damit der Verlust von etwas, das man nie besessen hat. Mit anderen Worten, ein notwendiger Schmerz. Klingt diskursiv, Mandy. Aber jetzt mal ernsthaft. Du hast dich mit der poststrukturalistischen Theorie, vor allem mit Derrida, Foucault, Baudrillard und Judith Butler beschäftigt. Da ist viel Brain drin. Die haben sich alle zur geopolitischen Lage geäußert. Ich erinnere mich an eine Zeit vor ca. 10 Jahren. Derrida ermutigte Europa, sich als straighte Gegenmacht zu den USA zu etablieren. Baudrillard textet vom symbolischen Tod und dass die Terroristen vom 11. September uns kulturell voraus sind, weil sie den Tod als Wert sehen. Stockhausen erklärt den 11. September als Kunstwerk. Und Judith Butler bezeichnet die Hamas und die Hezbollah als Teil der globalen Linken. Findest du nicht, die meisten von diesen Brain Machines waren doch ziemlich unteil? Hast du vielleicht meine Fratzenfacke? Du hast mir versprochen, ich krieg hier alles für Umme. Ey, wir sind hier im Studio. Blunte, wir sind mitten auf der Sendung. Du kannst hier nicht rauchen. Du bist hier, um Diskurs Alter, einzuziehen. Ich stehe hier nicht für Spaß. Ich mach jetzt mal ein paar Beats an. Okay, wir haben jetzt gerade Walter Herrmann gefunden. Per Zufall. Also, es kann noch ein bisschen dauern. Ich würde sagen, wir tasten uns ran. Und wir gewinnen das Vertrauen dadurch, dass wir uns hier für dieses Ding interessieren. Und vielleicht kommt er auf diese Sachen und dann sagen wir halt so, ey, wir haben auch gehört, dass hier diese komische Klagemauer ist. Wir rufen zu politischen Bewegungen in Deutschland. Wutbürger. Ist ja ein Phänomen. Ja, okay. Oder vielleicht deine Initiativen, was sind politische Bewegungen? Also wir haben hier für die Klagemauer Räumlichkeiten, das ist das Pförtnerhäuschen hier und diese... Die Klagemauer ist auch hier? Ja, wir machen es für die Klagemauer aus. Was? Ja, diese Aktion jetzt, weil wir auf diese Räume hier angewiesen sind. Ne? Aber die Klagemauer ist doch gegen Israel, oder? Nein, ja, gegen Israel. Wir machen ja Donnerstag, normalerweise Donnerstag bis Sonntag, jetzt künftig die Klagemauer auf der Domplatte. Und die anderen Tage sind wir dann hier, um das hier zu machen. Ach, die ist hier irgendwo. Ja. Ja, ich kenne das nur sozusagen aus den Medien, dass da eine feste Wand da steht, die dann immer aufgebaut wurde für so ein paar Tage lang oder mehrere Monate so stand. Aber dass es jetzt so mobil ist, ist mir gar nicht so klar. Das ist deswegen, weil die Stadt hat das verboten. Ja, wir haben dann zunächst in mobiler Weise reagiert, also mit dem Pferd. Da konntest du nicht so leicht dran, mit dem Pferd konnten wir ja unterwegs sein. Und dann mit den Stangen, wo man die Kettchen anklebte und wo jeder mit einer Stange herumlaufen konnte. Du hast 2 Anzeigen gestartet gegen die Betreiber der Klagemauer. Ja, 2 Anzeigen, einmal 2010 und einmal 2011. Beide Anzeigen waren aufgrund des Verdachtes auf Volksverhetzung, weil ich auf der Klagemauer von Walter Herrmann eine Karikatur gesehen habe, auf der ein Jude als Kinderfresser und Bluttrinker dargestellt wurde. Also wo ganz, ganz bewusst auf die alte Ritualmordlegende verwiesen wurde, wo wirklich ein Mann mit Davidstern auf der Brust ein kleines Kind aß. Und ich fest davon überzeugt war, dass dies eine Billigung der Rhetorik der Nationalsozialisten darstellt, die laut § 130 Strafgesetzbuch nicht erlaubt ist. musste dann allerdings von der Staatsanwaltschaft Köln dann eines Besseren belehrt werden, weil sie halt argumentierte, erstens wäre durch diese Darstellung eines Juden als Kinderfressers der öffentliche Friede in Deutschland nicht gestört und somit legitime Meinungsäußerung. Und außerdem habe, und ich erfinde das nicht, das ist wirklich Begründung gewesen, habe der Jude auf der Karikatur keine Krummnase gehabt und deswegen sei dieser Mensch nicht eindeutig als Jude identifizierbar und somit auch deswegen nicht antisemitisch. Und auf antisemitischen Karikaturen müsse der Jude als krummnasiges Wesen dargestellt werden, damit auch der 0815-Deutsche darin einen Juden erkennen könne. Und da dem nicht so ist, wäre das legitime Kritik am Staat Israel. Ja, ja, genau. Und dagegen, das ist ja im Rahmen des Gemeingebrauchs. Und da kann die Stadt nicht so einfach dagegen vorgehen. Hat es trotzdem gemacht und wir haben geklagt beim Bundesverfassungsgericht und haben auch Recht bekommen. Aber das dauert immer so lange, bis das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Die zweite Anzeige kam, weil er ja immer so Papptafeln aufhängt, wo dann so Statements aufgeschrieben werden können. Und auf dem einen Plakat stand, Hitler ist Vergangenheit, Israel ist heute, solche Verbrechen darf es nicht mehr geben. Also ein deutlicher Vergleich Israels mit Hitler, wo ich auch dachte, meiner Meinung nach fällt das auch unter § 130. Und der andere Satz war, wie viele Jahrhunderte will das israelische Volk noch die eine Welt erpressen? Und da Israel gerade mal 60 Jahre existiert, kann rein logisch betrachtet mit israelischem Volk nicht Israel gemeint sein, sondern das jüdische Volk. Und somit hat Walter Herrmann über die Kölner Domplatte publiziert, dass die Juden das Unglück der Welt sind und das schon seit Jahrhunderten. Wurde aber auch abgelehnt, wieder mit der Begründung, der öffentliche Friede sei durch eine solche Propaganda gegen Juden nicht gestört. Und deswegen legitime Meinungsäußerung. Nein, so, das lassen wir uns nicht bieten. Also, dass man uns, wir würden antisemitisch vorgehen. Wir haben doch, sagte ich Ihnen doch schon, Evelyn Hekalinski, Stefan Hessel, zum Beispiel den Herausgeber der Zeitschrift Semit, Abraham Melzer, die sind doch alle hinter uns. Und die hier, Achte Friedenspreis und so weiter, haben doch alles das als Verleumdung dargestellt, was sie sagen. Also, wenn sie meinen, die. Dann verbreiten Sie weiter, dass die Klage noch antisemitisch ist. Aber jeder auf der Domplatte kann sehen, dass es eine Lüge ist. Ich spreche nicht mit Leuten, um sie zu überzeugen. Ich glaube, dass Menschen sich nur selbst überzeugen. Und ich kann einen Antisemiten nicht davon überzeugen, dass ein Antisemit ist. Ein Antisemit muss das selber erkennen. Und dann kann er daran arbeiten. Das ist halt das Problem damit. Man wird zum Antisemitismus nicht verführt, man entschließt sich, ein Antisemit zu sein. Ich begrüße ganz herzlich Felicia Langer. Guten Abend, Düsseldorf. In der Tat sind die Deutschen gerade wegen ihrer Vergangenheit dazu verpflichtet, sich überall dort einzumischen, wo Menschenrechte verletzt werden. Sie haben schon einmal geschwiegen, wenn auch in einer anderen Zeit und unter anderen Umständen. Doch, die haben das gemacht. Man darf nicht erobern und sagen, das ist meine. Das hat Hitler gemacht, aber jetzt ist das Ende. Deswegen habe ich auch vorhin das so formuliert in meinem vielleicht provozierenden Beitrag, dass sie eine Therapeutenfunktion hat, eine Therapeutin da ist, die im Prinzip die Schuldgefühle der Deutschen in dem Kontext ein wenig das geschundene Ego oder ein wenig streichelt und sagt, ihr seid eigentlich nicht so schlecht, die eigentlichen Schlechten sind ja heute die Israelis und deswegen müsst ihr euch jetzt echt keinen Kopf mehr drum machen, was damals war. Schaut, was die Israelis machen, das ist schlimmer. Oder das auf einer ähnlichen Ebene mit dem, was im Dritten Reich verbrochen wurde. Und dann kommen halt die ganzen Geschichten mit Ausgrenzung. Sie hat vorhin sogar einmal die Vokabel Vernichtung benutzt, ziemlich zum Ende. Ich meine, das ist schon ziemlich kriminell, wenn man in dem Kontext von einer Vernichtung spricht. Wir können gerne von Diskriminierung, sozialer Ausgrenzung sprechen, Enteignung. All die ganzen Sachen sind diskutabel. Darum geht es auch gar nicht. Und keiner, der diese Begrifflichkeiten benutzt, wird Antisemitismus vorgeworfen. Aber in dem Moment, wo ich mit Begrifflichkeiten des Dritten Reiches operiere, das hat sie gemacht hier mit eben Vernichten und das hat Norbert Blüm mit Vernichtungskrieg und ähnlichen Begriffen benutzt oder Israel als Terrorstaat bezeichne, dann fängt das an, die sachliche Ebene zu verlassen und es spielt dann genau diese Ebenen an, die natürlich dann eng verzahnt sind mit der deutschen Historie, mit dem Bewusstsein der deutschen Historie. Es wird da was kompensiert, es wird was projiziert. Das ist ja auch die Heuchelei von den Leuten. Die sagen natürlich immer, klar, Hamas, toll, muss man mitreden. Man muss sie einbinden in jede Art der Regierung und Israel muss mit der Hamas handeln. Wenn ich diesen gleichen linken Klientel, und nicht nur den, das kann man auch breiter fassen, die Charta der Hamas vorlegen würde, einige Passagen, was den Koran angeht, rausstreiche und sage, das hat eine White Supremacy Group in Texas geschrieben, dann kommen die mir sofort, das ist ja rassistischer Müll vom Übelsten. Achso, das Publikum bestand zum größten Teil aus ehemaligen oder aus Anhängern der Linkspartei, Umfeld-Linkspartei, die nun mal im Westen ganz stark mit der alten moskauhörigen DKP verbunden war. Das war also aus diesem Umfeld stammten diese Leute im Regelfall. Das heißt, es ist ja auch im Prinzip symptomatisch für die Linkspartei, die ist ja in den Medien auch letzter Zeit sehr präsent war, aufgrund einer Studie von mehreren Wissenschaftlern. Er hat ein starkes Antisemitismusproblem. Sie marschieren zusammen mit Hisbollah-Anhängern auf Straßen in Berlin, wo tot den Juden gerufen wird. Israel raus aus Palästina! Israel raus aus Palästina! Das ist die schrecklichste Demonstration, die ich je in meinem Leben in Deutschland gesehen habe. Demonstrativ werden Bilder von fanatischen Islamisten hochgehalten. Jetzt werden hier in Berlin auf dem Kudamm meiner Ansicht nach rechtsradikal, klerikal, faschistoide Hamas- und Hisbollah-Prediger hier in der Stadt hochgehalten, die gleichzeitig iranische Flüchtlinge aufnehmen. Ich weiß gar nicht, wie man das im Kopf aushalten soll. Man kann doch nicht, wenn man einerseits weiß, es werden zig Menschen, wunderbare junge Menschen im Iran gefoltert, bedroht. Tausende sind da massakriert worden, weil sie nur für ein Minimum an Demokratie und Frauenrechte eingetreten sind. Und dann lässt man diejenigen, die das unterstützen, hier demonstrieren. Für mich ist das ein Missbrauch der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit, die wir hier haben. So wie ich auch NPD-Demos, ja, und das ist für mich eine rechtsradikale Demo. Und nur weil sie auch unter anderem noch Palästinenser fahren, Palästinensertücher dabei haben, ist es für mich noch lange nicht links. Es ist für mich eine, aber viele Linke blicken da auch nicht mehr durch. Niemand von den Linken Freund von Hamas. Das kann ja gar nicht sein, weil Hamas nun wirklich nicht links ist, sondern im Gegenteil, total rechts, ja. Und hier sind ja nur, sagen wir mal, nur in Anführungszeichen linke Leute, die sich für Frieden im Nahosten einsetzen. Ja? Und von daher ist Hamas der mehr oder weniger, sage ich mal, der natürliche Gegner. Ne? Yes, understanding Hamas, Hezbollah as social movements that are progressive, that are on the left, that are part of a global left, is extremely important. That does not stop us from being critical of certain dimensions of both movements. Was sagst du denn dazu? Jetzt lesen. Was sagst du denn dazu? Da ist ja Annette Groß von der Linkspartei noch ein Engelchen dagegen. Ja. Ich meine, gerade wenn von ach so emanzipierten Leuten wie Judith Butler Sätze fallen wie Yes, understanding Hamas, Hezbollah as social movements, progressive, they are on the left, that are the part of global left, is extremely important, übersetzt. Also ich lese das jetzt hier vor. Ja, dann mach doch mal. Nee, guck mal. Wo sind wir denn? Irgendwie ist hier irgendwas mit ich den Seiten. Ich bin auf Seite 3. Ja, ich bin auch auf Seite 3, Mandy. Naja, du hast wahrscheinlich die... Also, eigentlich... Nee, so, und ich lese das jetzt hier vor. Wenn es nach dem Skript von einem Redakteur gehen würde, sind wir jetzt an der Stelle und ich lese jetzt das hier vor. Ja, und dann sagst du... Du liest nicht, du bist... Genau. Ich bin. Ja, das sage ich dir doch die ganze Zeit. Und ich lese jetzt das hier vor. Das ist dein Part. Mandy, das bist du. Naja, gut, okay. Hauptsache die Kohle stimmt nachher. Gemessen an der poststrukturalistischen Theorie lohnt es nicht, die Theoretikerin Judith Butler aufgrund ihrer Aussagen festnageln zu wollen. Dieses von dir antizipierte Ich ist nach den Worten Butlers ein performativ in allokutionär Handelndes. In Verbindung mit Butlers Vorstellung und radikaler Demokratie fordert sie natürlich Bündnisse, um vor allem Militarismus, Nationalismus, Rassismus, künstlerischer Prekarisierung und andere durch männliche Sichtweisen geprägte Machtstrukturen zu durchbrechen. Butler geht es, soweit ich es verstanden habe, um die Postulation einer Gegenvorstellung von Welt und Moral, ja sogar der Vorstellung, was der Mensch ist, gegen die Herrschenden. Oh, ey, reicht das? Habe ich das jetzt gut gemacht? Weißt du, was künstlich Prekarisierte sind? Weiß ich denn? Gibt es überhaupt natürlich Prekarisierte? Das war dein Stichwort, Mandy. Hallo. Vielleicht hast du recht. An einer anderen Stelle meint Butler, das würde bedeuten, dass der Widerstand gegen Krieg und verstärkte Militarisierung eine Möglichkeit ist, Freiheit in Verbindung mit Gleichheit zu leben und, um den Einwirkungen der staatlichen Gewalt Einhalt zu gebieten, das soziale Leben des Körpers wiederzubeleben und zu erhalten. Was nett klingt, widerspricht der eigenen Theorie zutiefst, nach der es kein natürliches soziales Leben des Körpers gibt. Wer ist denn das überhaupt? Wer? Na, diese Judy. Ist doch vollkommen egal jetzt. Du bist Mandy Butler, Queer-Theoretikerin im 17. Semester und du erzählst mir was über Judith Butler. Und solche Sätze, die stoßen mir ehrlich gesagt immer wieder auf. Ich habe eine Menge Kollegen in der Diskursszene, die diese Sehnsucht nach Ontologie und die Nähe zum verfuckten Heidegger ganz schön fies angreifen würden. Verstehst du? Weißt du, was ich meine? Da magst du recht haben, Heiner. Was ist denn mit den diskriminierten und prekarisierten Menschen, für die sich Judith Butler einsetzt? Es gibt Menschen in der Welt, die können von einer Sekunde auf die andere den Löffel abgeben. Klar, denen geht's ums Überleben. Und was meint Judith oder Judith Butler letztes Jahr in der Volksbühne? Überleben hänge nicht von der Strategie eines Souveräns ab, also ob mich ein Staat beschützt oder angreift, sondern von einer Erkenntnis, nämlich einzig und allein, Zitat, der Erkenntnis, wie wir mit anderen verbunden sind. Sehr, sehr gut, Mandy. Sehr gut. Das habe ich gecheckt. Die kann mir doch nicht in die Tasche lügen. Dass die Leute in Somalia, ja, Somalia, die verhungern die. Die kann mir doch nicht in die hohle Hand furzen, dass denen ihr einziges Problem ist, weil sie nicht wissen, dass sie verbunden sind. Was ist denn das überhaupt für eine Knalltüte, die Mandy? Du meinst Judy. Judith Butler, Judy, nee. Du bist Judy, nee. Nicht Mandy. Nee, ich meine die Mandy. Du bist Mandy. Ja, Mandy. Ja, weiß ich doch, aber wer bin ich denn nun? Da musst du dich an dein Studium wenden. Ich hau hier noch ein paar freshe Beats rein und dann bringst du ein paar Zitate zum Abgang. Ist das okay? Nee, ich will keine Beats. Was ist denn jetzt mit der Mandy oder mit der Judy? Also mal, habt ihr irgendein Beef mit der oder was? Von mir aus schraube ich dir noch ein paar cheesy Jazz-Akkorde. Nee, jetzt lässt du mal die Scheiße sein. Was ist denn das hier? Ich meine, hier an der einen Stelle soll diese Mandy voll dahinter stehen, was die andere da, die alte, die Judy, die ganze Zeit rausposaunt. Auf der anderen Seite finde ich das jetzt, den Kram hier gerade zum Kotzen. Ich versuche hier auch mal Content reinzubringen, diese ganzen O-Töne, die beiden Journalisten gesammelt haben. Vielen Dank, Mandy, das war's. Ey, schön, dass du da bist. So lass ich mich nicht abspeisen. Dasselbe vor, was ihr der Alten unterjubeln wollt. Was haben wir denn hier vor? Was haben wir hier denn vor? Das unkritische Denken im sogenannten Diskurs aufzunehmen. Nee, ihr wollt sagen, so langsam erinnert mich dass eine von den beiden sich ihre Welt zurechtbiegen, wie sie sie gerade brauchen. Ja, klar. Wenn Judith Butler, die sich auf die Rechte von Frauen, Schwulen und Lesben und Transen einsetzt, plötzlich mit dem sympathisiert, die Frauen, Schwulen und Lesben als allererste diskriminieren oder töten, dann hängt doch irgendwas schief oder liege ich da irgendwo total falsch? Und stimmt das alles? Na klar stimmt das alles, sonst würdest du ja jetzt nicht hier sitzen. Nee, ich meine, stimmt das denn? Ich hab dich doch auch eingeladen, weil sonst das keiner da draußen erzählt. Nee, sag doch mal, jetzt beruhig dich doch mal. Und du kriegst deine Fratzenfackel noch. Sag mal bitte, ob das stimmt, was hier steht. Das ist unsere Sendung, verstehst du? Was soll der Hund hier im Studio? Regie! Du kannst ja nicht irgendwie so eine Scheiße bringen und die ganze Zeit nur von irgendwelchen Diskurs... Zeug laufen. Sagen wir es mal so. Stopp. Es geht hier um kritisches Denken. Es geht hier einfach um kritisches Denken. Es geht hier um sogenannten Diskurs aufzuzeigen. Es geht darum, den Diskurs zu dekonstruieren. Ja. Es geht darum, Ideologien zu dekonstruieren. Ja, aber ihr habt doch hier was vor. Ich höre nichts. Ja. Raus! Raus! Wie? Ich höre nichts. Umgekehrt läuft das hier. Ich höre nichts. Jetzt raus. Abscheulich. In der BRD, Alter, ist unser Projekt. Verstehst du? Du kannst dich nicht einfach da reinsetzen und mit so einem Diskursgelaber kommen. Ja, super. Und ja, was, was soll das denn? Sind wir hier an der Uni oder was? Applaus ist vorbei! Applaus finito! Applaus für Heiner Texas Müller. Ab geht er! Und was mit meiner Kohle? Welche Kohle? Ich krieg Kohle. Für, was ich hier gelesen habe. Was haben Sie denn gelesen? Na, Somalia. Also. Es geht hier um Deutschland. Wir reden hier über Deutschland. Das ist hier so. Komm, Styler. Komm, wir hauen ab. Ey, was ist denn das für ein Tag heute? Tja, das war's dann wohl jetzt erstmal. Diana. Anna. Das ist die. Diana. Diana. Ich halte nicht mehr durch. Diana. Das ist die schrecklichste Demonstration, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Das ist die. Angst und Abscheu in der BRD. Sendezwang. Ein Hörspiel von und mit Dirk Lauke, Matthias Platz und Thomas Mahmut. Als Gäste Dietrich Kohlbrot als Ur-Ur-Urenkel von Bismarck, Anita Wolitzitzer als Mandy Butler, Richard Barnberg als autonomer Nationalist. Ton und Technik Peter Kainz, Regieassistenz Anja Strelietz, Schnitt Fabian Lackers, Musik und Soundcollagen Thomas Mahmut, Regie die Autoren. Produktion Westdeutscher Rundfunk 2011. Das ist die Redaktion Georg Büren.